für meine Kleinen. Ich vergiss euch nicht, niemals. Sie haben nie gelernt, wenn Vater die Hand hebt, einzuklatschen, sondern sich zu ducken, weil er vorhat, einzuklatschen. Sich nicht breit zu machen, dafür gelernt, die dunkelste Ecke des Zimmers aufzusuchen, kommt er heim spät nachts. Hinter starken Männern steht eine starke Frau, leitet sie nie, nur sich vor Mama zu stellen, wenn er sie haut. Andere um Hilfe zu bitten, verlernten sie auch, aber lernten auf mehr zu verzichten, als sie brauchen. Sie lernte nie zu Haus zu meckern, doch kennen tausend Ausreden für die blauen Flecken. Tausend Mittel und Wege, um die Schmerzen zu betäuben. Sozialisiert sind verlernt, was scheren sie die Leute? Haben vergessen, was Mitleid ist in all diesen Zeiten. Behältst du nur das, was andere auch dir zeigen? Man wollte ihm beibringen, wie es läuft in der Gesellschaft, doch sie lernte nur, wie sie es am besten in ihrer Welt schaffen. Komm, wir spielen, lernen, verlernen. Das Wichtige behalten, den Abfall verwerfen. Um zu überleben, müssen andere sterben. Die einen sie sehen und die anderen ernten. Komm, wir spielen, lernen, verlernen. Das Wichtige behalten, den Abfall verwerfen. Die Schule des Lebens hat Kaspar nicht gern. Und versucht dich in die letzte Klasse zu ärgern. Sie haben nie gelernt, die Nummer der Bullen zu wählen. Nur gelernt, Zivilkorps auf 100 Meter zu sehen. Haben nie gelernt zu denken, sie lernten zu hauen. Haben nie gelernt zu schenken, sie lernten zu klauen. Haben nie gelernt, anderen blind zu vertrauen. Alles, was sie lernten, jedem Misstrauen. Haben nie gelernt, wie man seine Freunde so verrät. Nur gelernt, dass du Geheimnisse den Leuten nie verrätst. Sie lernte nie, wie man ein iPhone bedient. Aber wissen, wie sie dir dein iPhone abziehen. Und bei Mathe verstehen sie nur Bahnhof. Und unter Abhäng verstehen sie nur Bahnhof. Was los? Sie lernte zwar kein Snowboard fahren, doch dank Schnee kennen sie sich aus in JVA. Verlernte, wie man sich zurückhält, doch wissen, dass wenn du sagst, du seist nicht verrückt, man dich sowieso für verrückt hält. Komm, wir spielen, lernen, verlernen. Das Wichtige behalten, den Abfall verwerfen. Um zu überleben, müssen andere sterben. Die einen sie sehen und die anderen ernten. Komm, wir spielen, lernen, verlernen. Das Wichtige behalten, den Abfall verwerfen. Die Schule des Lebens hat Kaspar nicht gern. Und versuch dich in die letzte Klasse zu ärgern. Sie lernten rot zu sehen oder blau zu machen. Nie gelb vor Neid zu werden. Sie sind aufgewachsen, wo man schwarz arbeitet, braun verwertet, grünes schmuggelt, das Life hat auf sie abgefärbt. Nun haben sie einmal durch Zufall Erfolg. Egal wo lernten sie, dass ihr Ruf sie verfolgt. Haben gelernt, stolz drauf zu sein, wo man herkommt. Doch dem Arbeitgeber nie verraten, wo man herkommt. Sag nicht Iran, no. In Persien klingt schöner. Mein Vater ist Gastronom, statt er arbeitet im Döner. Von Schröder zu Merkel, die längst nichts mehr tun. Für den nicht so perfekten Prozentsatz der Jugend. So denken Kids, wenn kein anderer mir beibringt. Durchs Leben zu gehen, lerne ich selber, was mich weit bringt. Und was ich so lerne, ist für den Staat vielleicht kritisch, aber für die Existenz dieser Kids überlebenswichtig. Komm, wir spielen, lernen, verlernen. Das Wichtige behalten, den Abfall verwerfen. Um zu überleben, müssen andere sterben. Die einen sie sehen und die anderen ernten. Komm, wir spielen, lernen, verlernen. Das Wichtige behalten, den Abfall verwerfen. Die Schule des Lebens hat Kaspar nicht gern. Und versuch dich in die letzte Klasse zu ärgern.